أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في باخر فايتر بدنا بوز das Essence oder das Buch über die Ethik des Essens von dem Werk Ihya ul-Din von Imam al-Ghazali. Gestern wir haben über das Benehmen und über die Ethik und die Sachen, die man berücksichtigen soll, bevor man anfängt zu essen. Und heute inshallah werden wir über die Sachen, die man berücksichtigen soll, während des Essens. Also während dem Essen muss man manche Adab berücksichtigen. Imam Ghazali sagte, Al-Qismu al-Thani fi Adab halat al-Akl. Der zweite Teil über die Ethik während dem Essen. وهو أن يبدأ ببسم الله. Man fängt mit بسم الله في أول. Also am Anfang sagt man بسم الله. وبالحمد لله في آخره. Und am Ende sagt man الحمد لله. ولو قال مع كل لقمة بسم الله فهو حسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالى. Und wenn jemand bei jedem Biss بسم الله sagt, dann ist es besser. Denn so vergisst man nicht den Dhikr während des Essens. ويقول مع اللقمة الأولى bei dem ersten Biss sagt man بسم الله ومع الثانية beim zweiten Biss sagt man بسم الله الرحمن und beim dritten Biss sagt man بسم الله الرحمن الرحيم. ويجهر به ليذكر ليذكر غيره. Und man sagt بسم الله الرحمن الرحيم laut. Warum? Damit man die anderen, die mit dir mitessen, erinnert. وَيَأْكُلُ بِالْيُمْنَى. Und man isst mit der rechten Hand. وَيَبْدَأُ بِالْمِلْحِ. Und man fängt mit Salz. Wenn man Salz hat auf dem Tisch, dann fängt man mit Salz. وَيَخْتِمُ بِهِ. Und man beendet das Essen auch mit Salz, falls Salz auf dem Tisch vorhanden ist. وَيُصَغِّرُ اللُّقْمَى. Und dein Biss muss klein sein. Also ein kleines Stückchen musst du in den Mund nehmen. ويجود مضغها. Und man kaut sein bisschen gut und richtig. وما لم يبتلعها لم يمد اليد الى الاخرى. Und solange man nicht sein dieses Stück geschluckt hat, dann darf man nicht die Hand strecken, um noch ein Stück zu nehmen oder ein Biss nochmal zu vorbereiten. فإن ذلك عجلة في الأكل. Weil das ist ein Beeilung während des Essens. Und man darf nicht ein Essen kritisieren. كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب مأكولا. كان إذا أعجبه أكله وإلا ترك. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat niemals ein Essen kritisiert. Wenn er von diesem Essen wenn ihm das Essen gefällt, dann hat er davon gegessen. Und wenn ihm das Essen nicht gefällt, dann hat er es gelassen, aber er hat es nicht kritisiert. وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ. Und man isst immer von der Seite, die dir nahesteht. إِلَّا الْفَاكِهَا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُجِيلَ يَدَهُ فِيهَا. Außer bei den Früchten, da darf man also deine Hand strecken und wählen, von dem Teller, wo Früchte liegen, ein Frucht wählen. Warum? Der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, kul mimma yalik. Der Prophet alaihissalatu wassalam hat gesagt, iss von der Seite, die dir nahesteht. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yadur ala al-fakiha. Und der Prophet alaihissalatu wassalam aber hat zwischen den Früchten gewählt. Dann wurde er gefragt, وَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ. Und man hat ihn gefragt, warum tust du das? dann hat er gesagt, Leisa huwa nawan wahid. Er hat gesagt, es gibt nicht nur eine Art. Vielleicht auf dem Teller gibt es Bananen oder Bananen, sagen wir Bananen, Orangen und Datteln. Und nur die Bananen sind neben dir, aber die Datteln sind vielleicht von anderer Seite. Dann darfst du deine Hand strecken und davon nehmen. Und man darf nicht von der Mitte des Tellers essen. Und auch nicht vom, also man darf nicht von oben essen und auch nicht von der Mitte des Essens nehmen. بل يأكل من استدارة الرغيف. Man isst zum Beispiel nur von der Seite, die dir nahe steht. Und wenn es Brot ist, dann isst man Stück für Stück immer. Man fängt von der Seite Richtung Mitte. Man fängt nicht so von, also man macht nicht das Brot auseinander und nimmt mal von der Mitte, sondern immer von der Seite, bis man die Mitte erreicht. Illa idha qalla khubzu, außer im Fall, wo es wenig Brot gebe, fayakstru al-khubz, in diesem Fall darf man das Brot also mit der Hand zerreißen, das schneiden, wala yaqta'u bis-sikkin, und man schneidet das Brot nicht mit dem Messer. Das ist eine verpönte Handlung, dass man Brot mit dem Messer schneidet. Das ist eine Sache, die der Prophet ﷺ kritisiert hat. Warum? Weil man soll, wie gesagt, das haben wir schon mal erwähnt, man soll das Brot ehren. ولا يقطع اللحم أيضا فقد نهي عنه. Und man schneidet das Fleisch nicht mit dem Messer, weil es auch als man hat es verboten, aber es ist nicht verboten, das heißt haram, sondern es ist makruh. Man darf es nicht machen, es ist makruh. وقال انهشوه نهشا. Der Prophet ﷺ hat gesagt, also zerreißt den Fleisch, wie es also richtig. Das heißt, man nimmt das Stück Fleisch mit der Hand und isst es direkt mit den Zähnen. Außer im Fall, das habe ich bei Imam Sharani gelesen, außer im Fall, wo ein großes Stück Fleisch da steht, also kannst du nicht einen ganzen großen Stück nehmen, da darf man in diesem Fall schneiden. In diesem Fall darf man schneiden. Aber wenn du zum Beispiel einen Flügel hast oder ein Schenkel von einem also von Geflügel, also kleine Sachen, was du in der Hand nehmen kannst, dann ist es besser, dass man es mit der Hand zum Mund nimmt, und da nimmt man den Fleisch direkt von den Knochen. ولا يوضع على الخبز قصعة ولا غيرها. Und man tut nicht auf dem Brot, weil manchmal auf diesem Fladenbrot, diesem runden großen Brot, manche tun auch Essen darauf, also irgendein Teller oder sowas. Das ist auch nicht gut. Das ist auch verpönt. إلا ما يؤكل به, außer im Fall, wo du direkt Essen darauf tut, also direkt darauf Essen tut, womit man das Brot isst. قال صلى الله عليه وسلم, der Prophet عليه الصلاة والسلام sagte, أكرم الخبز فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء. Er sagt, ehrt das Brot, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala hat das Brot aus dem Segen der Himmel erschaffen. Das ist ein, das heißt auch, liebe Geschwister, Regen, weil die Getreide, die werden mit dem Regen bewässert, und wie man weiß, Regen ist gesegnet. Das Regenwasser ist gesegnet. ولا يمسح يده بالخبز, und man putzt die Hand nicht mit dem Brot, weil manche, besonders in den orientalischen Ländern, wenn er in seiner Hand zum Beispiel Fett hat, dann nimmt er ein Stück Brot und putzt mit seinem Finger diesen Brot, dann isst man das Brot. Das tut man nicht. So, wenn du das hast, entweder leckst du deine Finger ab oder kannst du es abwischen, wenn du nicht mehr essen kannst. Aber so, dass das Essen, also dass man das Brot als wie ein Tuch benutzt, darf man nicht. Und der Prophet a.s. sagte, إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. Der Prophet a.s. sagte, wenn jemand, also wenn das Essen auf dem Boden fällt, also ein Stück Essen auf dem Boden fällt, dann soll er das Stück wiedernehmen und also den Staub oder Erde, was drauf steht, beseitigen und dann das Essen. Und man lässt es nicht zum Satan. Was meint er mit zum Satan lassen? Das heißt, wenn man das auf dem Boden lässt, dann hast du den Satan geähnelt. Warum? Weil Satan ist ein Verschwinder, wie es im Koran steht. Die Verschwinder sind die Brüder vom Satan. Und weil es auch eine Eigenschaft in sich trägt, und zwar die Hochmut. Also nur die Hochmütigen wollen sich nicht bücken, und das Essen von dem Boden wiederholen. Aber diese Eigenschaften macht die Sachen macht der Muslim nicht, sondern wenn sein Essen auf dem Boden fällt, dann darf man dann muss man das wieder nehmen und davon essen. Außer im Fall, wenn dein Essen zum Beispiel auf ein Najasa fällt, also auf ein Najasa fällt, auf eine Unreinheit, was eigentlich in der Scharia unrein wäre, dann in diesem Fall darf man das nicht essen. In diesem Fall darf man das nicht essen. Wenn zum Beispiel es fällt in Urin oder sowas, dann ist es eine andere Geschichte. Und der Prophet a.s. sagte, وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ. Der Prophet a.s. sagte, man wäscht die Hände mit einem Tuch erst, wenn man die Finger abgeleckt hat. Warum? Der Prophet a.s. sagte, لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ. Man weiß nie, wo der Segen Allah subhanahu wa ta'ala im Essen versteckt hat. Deswegen muss man erstmal das Essen, was auf deinen Finger noch liegt, ablecken und dann die Hände mit dem Tuch putzen. وَلَا يَنْفُخْ فِي الطَّعَامِ الْحَارِ فَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْهُ. Und man darf nicht pusten, wenn das Essen heiß ist. Bal yasbir, sondern man muss geduldig bleiben, ila an yasula akluhu, bis es warm wird und essbar wird. Wa ya'kulu min at-tamr witran. Was Datteln betrifft, die Sunna ist, dass man immer ungerade Zahlen isst. Also entweder ein Stück, drei Stücke, fünf Stücke, sieben, elf, 21 und so weiter. Also witran, sab'an, au ihda asharata, au ihda waishrin. Wa ma attafaqa, wa la yajma'u bayna at-tamri wa an-nawa. Und man darf nicht, wa la yajma'u bayna at-tamri wa an-nawa fi tabaqin. Und man darf nicht Datteln und ihre Kerne im selben Teller sammeln. ولا يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها. Und man sammelt die Kerne nicht in derselben Hand, wo du die Datteln hast, sondern du tust die Kerne auf der andere Hand, und zwar auf der Oberseite der Hand. Das ist die Sunna. بل يضع النوات من فيه على ظهر كفيه ثم يلقيها. Dann schmeißt du es weg. وكذا كل ما له عجم وثب. Und so tut man mit allen anderen Früchten, die einen Kern haben. وأن لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة. Wenn du etwas isst und dann merkst du, dass es dir nicht schmeckt oder du kannst es nicht schlucken und du nimmst das vielleicht nochmal raus aus deinem Mund, dann darfst du das nicht wieder auf dem Teller tun, sondern musst du es beiseite legen. وأن لا يكسر من الشرب في أثناء الطعام. Und man soll nicht viel trinken während des Essens. إلا إذا غص بلقمة. Außer du brauchst unbedingt Wasser. أو صدق عطشه. أو du bist, oder du bist sehr durstig geworden. فقد قيل إن ذلك مستحب في الطب. وأنه دباغة المعدة. Weil Imam Ghazali sagte, weil die Ärzte sagen, dass es gut ist, dass man nicht viel trinkt während des Essens. Also uns gut für den Magen. وأما الشرب, was das Trinken betrifft, فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه. Also zu dem Benehmensart während des Essens, dann gehört, dass man den Becher mit der rechten Hand nimmt. Und man sagt, Bismillah. ويشربه مصا لا عبا. Und man trinkt saugend, also nicht wie manche Tiere, sondern du saugst langsam vom Wasser. قال صلى الله عليه وسلم, der Prophet عليه الصلاة والسلام sagt, مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب. Er sagt, trinkt saugend den Wasser und trinkt nicht auf einmal. Weil entweder man trinkt es Schluck für Schluck oder man trinkt es so richtig auf einmal, so große Schlücke, und das ist nicht gut, hat er gesagt. Das ist nicht gut für den Körper, nicht gut für den Magen. Und das verursacht eine Krankheit. ولا يشرب قائما. Und man trinkt nicht stehend. ولا متجعا. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. Und der Prophet a.s. hat es verboten, dass man stehend trinkt. Aber was heißt es, hat es verboten? Die Gelehrten haben gesagt, stehend trinken ist erlaubt, aber das sitzend trinken ist besser. Sitzend trinken ist besser. Also ich wiederhole, der Prophet a.s. sagte in einem Hadith, dass das Trinken, dass man sitzend trinken soll. Dass man sitzend trinken soll. Das sagte er in einem Hadith. Aber in einem anderen Hadith bei Imam Bukhari steht, dass der Prophet a.s. stehend getrunken hat. Und in einem anderen Hadith steht, dass Imam Ali radiallahu anhu stehend getrunken hat. Das heißt, seine Handlung zeigt uns, dass das Trinken stehend erlaubt ist. Aber besser wäre, wenn man sitzend trinkt. Wenn man sitzend trinkt. Und es gibt keiner von den Rechtsgelehrten, also von den Rechtsstunden, der gesagt hat, dass das sitzend trinken eine Pflicht wäre. Oder dass das stehend trinken total verboten wäre. Sondern hier geht es nur um gut und besser. Der Prophet, als er das verboten hat, das war kein Verbot, weil im Islam, liebe Geschwister, die Verbote vom Prophet haben drei Bedeutungen. Entweder er meint damit ein totaler Verbot, und das ist ein Tahrim, also ein Haram-Sache, oder er meint damit, das ist verpönt, oder er meint damit, es ist nicht gut. Das heißt, eine andere Sache ist besser. Aber es ist erlaubt. Und das Stehen trinken gehört zu der dritten Kategorie. Also es gibt was Besseres, und zwar, wenn man sitzend trinkt. Der Imam Ghazali sagte, وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ شَرَبَ قَيْمًا وَلَعَلَّهُ كَانَ لِعُذْرٍ. Und es wurde überliefert, dass der Prophet a.s. stehend getrunken hat, und er sagt, Imam Ghazali, vielleicht hat es einen Grund. Imam Nawawi sagt in seinem Schrach, Sahih Muslim, dass der Grund dafür, dass er zu seiner Ummah zeigt, dass es erlaubt ist. ويراعي أسفل الكوز حتى لا يقطر عليه. Und man passt auf, dass man dass das Wasser nicht tropft auf deine Klamotten. وينظر في الكوز قبل الشرب. Und es gehört zu der Sunna, dass man es gehört auch zu den Adab vom Trinken, dass man, bevor man anfängt zu trinken, erstmal sein Becher schaut. Man schaut erstmal, was drinnen gibt. Vielleicht gibt es irgendeine Sache, die dir schaden kann. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْكَوْزِ. Und man atmet nicht im Becher, بَلْ يُنَحِيَ عَنْ فَمِهِ بِالْحَمْدِ. Sondern man beseitigt es von seinem Mund, dann sagt man Alhamdulillah und atmet langsam, dann nimmt man das wieder und sagt Bismillah und trinkt weiter. وقد قال صلى الله عليه وسلم, nach dem Trinken sagt der Prophet عليه الصلاة والسلام, Alhamdulillah الذي جعله عذبا فراتا برحمته. Gott sei Dank, Lob sei Allah, derjenige, der das Wasser trinkbar gemacht hat, und zwar durch seine Barmherzigkeit. ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. Und er hat das Wasser nicht salzig und trinkbar wegen unserer Sünden gemacht. والكوز وكل ما يدار على القوم يدار يمنة. Und die Becher, wenn man es weitergeben soll, dann fängt man immer mit denjenigen, die rechts stehen. Der Prophet ﷺ hat einmal Milch getrunken und Abu Bakr Siddiq war auf seiner linken Seite und ein Beduin war auf der rechten Seite. Und Umar radiallahu anhu war vor dem Prophet ﷺ. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, Umar radiallahu anhu sagte, gib Abu Bakr al-Siddiq, das heißt, gib ihm als nächster die Milch. Dann hat der Beduin den Becher vom Prophet alayhi salatu wassalam genommen und hat davon getrunken und gesagt, erstmal von der rechten Seite. Und der Prophet alayhi salatu wassalam hat ihn nicht kritisiert dafür. ويشرب في ثلاثة أنفاس بحمد الله في أواخرها ويسمي بالله. Und man trinkt in drei Atemzüge. Das heißt, man atmet, dann trinkt man, dann stoppt man, dann sagt Alhamdulillah, dann wieder atmen, dann trinken, dann Alhamdulillah, dann wieder atmen, dann trinken, dann Alhamdulillah. Und man fängt immer mit Bismillah und man endet mit Alhamdulillah. Und es ist besser, wenn man im ersten Schluck sagt Alhamdulillah, dann im zweiten Schluck sagt man Rabbul Alamin und dann im dritten Schluck sagt man Ar-Rahman Ar-Rahim. So, liebe Geschwister, das waren fast 20 Adab, 20 Benehmenspunkte, die man während des Essens und während des Trinkens berücksichtigen soll, die in den Überlieferungen vom Prophet عليه الصلاة والسلام und den Sahaba stehend. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وللسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.